Erster, das sind die Männer Israels. Sie waren Familienoberhäupter und Heerführer. Sie dienten König David. Jeden Monat diente eine Gruppe von 24.000 Mann. Zweiter, im ersten Monat war Jasobim der Führer. Er war der Sohn von Sabdil. 24.000 Männer waren in seiner Gruppe. Dritter, er kam von der Familie Peres. Er war der wichtigste Heerführer im ersten Monat. Vierter, im zweiten Monat war Eliasar der Führer. Er war der Sohn von Dodai. Miklot war auch ein wichtiger Aufseher. 24.000 Männer waren in dieser Gruppe. Fünfter, im dritten Monat war Benaja der Führer. Er war der Sohn des Priesters Jojada. 24.000 Männer waren in seiner Gruppe. Sechster, Benaja war ein starker Kämpfer. Sein Sohn Amisabad führte seine Gruppe. Siebter, im vierten Monat war Asahel der Führer. Er war der Bruder von Job. Später führte sein Sohn Sebadja die Gruppe. 24.000 Männer waren in dieser Gruppe. Achter, im fünften Monat war Samhut der Führer. Er kam aus Jisra. 24.000 Männer waren in seiner Gruppe. Neunter, im sechsten Monat war Ira der Führer. Er war der Sohn von Ikes aus Tekoa. 24.000 Männer waren in seiner Gruppe. Zehnter, im siebten Monat war Heles der Führer. Er kam aus Ephraim. 24.000 Männer waren in seiner Gruppe. Elfter, im achten Monat war Sibbeschai der Führer. Er kam aus Sera. 24.000 Männer waren in seiner Gruppe. Zwölfter, im neunten Monat war Abisa der Führer. Er kam aus Anatot, von Benjamin. 24.000 Männer waren in seiner Gruppe. Dreizehnter, im zehnten Monat war Maharai der Führer. Er kam aus Netofa, von Sera. 24.000 Männer waren in seiner Gruppe. Vierzehnter, im elften Monat war Benaja der Führer. Er kam aus Piraton, von Ephraim. 24.000 Männer waren in seiner Gruppe. Fünfzehnter, im zwölften Monat war Heldai der Führer. Er kam aus Netofa, von Otniel. 24.000 Männer waren in seiner Gruppe. Sechzehnter, es gab auch Führer für die Stämme Israels. Elisa war der Führer der Rubeniter. Sephatja war der Führer der Simeoniter. Siebzehnter, Hasabja war der Führer der Leviten. Zadok war der Führer der Aaroniter. Achtzehnter, Elihu war der Führer von Juda. Er war ein Bruder von David. Omri war der Führer von Issachar. Neunzehnter, Jesmaja war der Führer von Sebulon. Jeremot war der Führer von Naphtali. Zwanzigster, Hosea war der Führer von Ephraim. Joel war der Führer vom halben Stamm Manasse. 21. Iddo war der Führer vom halben Stamm Manasse in Gilead. Jasiel war der Führer von Benjamin. 22. Asarel war der Führer von Dan. Das waren die Führer der Stämme Israels. 23. David zählte keine Männer unter 20 Jahren. Gott hatte versprochen, Israel wird sehr viele Menschen haben. So viele wie die Sterne am Himmel. 24. Job begann die Zählung. Aber er machte sie nicht fertig. Gott war zornig auf Israel. Die Zahlen wurden nicht in Davids Buch geschrieben. 25. Asmavet kümmerte sich um die Vorräte des Königs. Jonathan kümmerte sich um die Vorräte auf den Feldern. Auch in den Städten und Dörfern. 26. Esri kümmerte sich um die Arbeiter auf den Feldern. 27. Simei kümmerte sich um die Weinberge. Sabdi kümmerte sich um den Wein in den Weinbergen. 28. Baal-Hanan kümmerte sich um die Ölbäume. Er kümmerte sich auch um die Feigenbäume. Jos kümmerte sich um das Öl. 29. Sitrai kümmerte sich um die Rinder in Saron. Safat kümmerte sich um die Rinder in den Tälern. 30. Obil kümmerte sich um die Kamele. Jedeja kümmerte sich um die Eselinnen. 31. Jasis kümmerte sich um die Schafe und Ziegen. Alle diese Männer waren wichtige Aufseher. Sie kümmerten sich um König Davids Besitz. 32. Jonathan war Davids Onkel. Er war klug und konnte gut schreiben. Er war ein Berater. Jehiel war bei den Söhnen des Königs. 33. Ahithophel war ein Berater des Königs. Husai war der Freund des Königs. 34. nach Ahithophel waren Jojada und Abjatar Berater. Job war der wichtigste Heerführer des Königs.